Das sind Pflanzenzuchtunternehmen und Tierzuchtunternehmen, vor allem die großen der Branche. Bekannt ist der US-Konzern Monsanto, aber Bayer, BASF sind auch dabei. Auch große Universitäten und Forschungsinstitute lassen sich diese Patente sichern, um damit Marktmacht zu bekommen, um damit Geld zu verdienen. Welche Patente sind das beispielsweise? Besonders umstritten ist momentan ein Patent auf ein Schweinegen. Es ist ein analytisches Verfahren, was herausfinden soll, mit dessen Hilfe man herausfinden kann, welches Schwein genügend schnell Fett ansetzt in seinem Wachstum. Das Verfahren gilt zunächst einmal für dieses Analyseverfahren, aber es erstreckt sich, wie bei jedem anderen Patent auch, dann auf die Produkte, sprich die Schweine, und auch auf deren Nachkommen. Das heißt, der Inhaber des Patents kann unter Umständen für alle, die diese Schweine züchten, in den Verkehr bringen, Gebühren verlangen oder ihnen auch die Benutzung verbieten. Die anderen Züchter haben dann größere Schwierigkeiten, sozusagen eine Schweinelinie zu finden, die besonders fett ist, oder wie muss man sich das vorstellen? Man muss sich das so vorstellen, dass bestimmte Schweinelinien dann mit dem Patentschutz belegt sind, weil sie nachweislich von Tieren abstammen, die der Züchter sich hat schützen lassen. Es gibt aber natürlich auch Schweine, die mit dem Züchter, mit dem Patentinhaber gar nichts zu tun haben und die dieses Gen auch haben. Und immer, wenn dann der Verdacht aufkommt, der Züchter könnte mit diesem Verfahren herausgefunden haben, ob das Schwein dieses Gen enthält oder nicht, dann werden Patentgebühren fällig. Es wird also sicherlich eine ganze Menge Nachweisprobleme geben und die Tendenz auf möglichst viele Schweine, die dieses Gen beinhalten, das Patent anzuwenden. Gleiche Dinge gibt es bei Pflanzen, zum Beispiel bei Brokkoli ist ein Patent anhängig und bei vielen anderen Pflanzen mehr. Würden Sie sagen, diese Patente sollte es nicht geben? Patente auf biotechnische Verfahren muss es meiner Meinung nach geben. Solche Verfahren zu entwickeln ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Und wenn man die nicht patentrechtlich schützen würde, dann würden sie auch nicht entwickelt. Und dann wäre die Tier- und Pflanzenzucht in Europa und in Deutschland ganz schnell im Hintertreffen oder würde sich in andere Länder auslagern. Allerdings ist die Frage, wie weit solche Patente gehen können. Gelten sie für alle Nachkommen? Gelten sie für die Tiere, die ein beliebiger Züchter möglicherweise von einer ganz anderen Schweinelinie hat? Und gibt es Ausnahmen für Landwirte, Bagatellklauseln und so weiter? Und wie hoch muss die Erfindungshöhe sein, ab dann ein Patent erteilt wird? Das Beispiel Brokkoli-Gemüse, das Sie eben gerade kurz angesprochen haben, worum geht es da? Beim Brokkoli geht es um den Gehalt an einem Pflanzeninhaltsstoff, der gesundheitsförderlich ist, und es geht um ein Verfahren, diesen Pflanzeninhaltsstoff Glucosinat zu steigern. Und dieses Verfahren hat sich dann ein Unternehmen patentieren lassen. Wie häufig kommt das eigentlich vor, dass solche Patente beantragt werden? Ist das mittlerweile schon Alltag in Deutschland? Es wird Alltag. Es ist derzeit auch außerhalb der Biopatente eine Strategie sehr vieler Unternehmen, sich ganz viele Patente sichern zu lassen und dann anschließend zu entscheiden, möchten wir dieses Patent nutzen, möchten wir dieses Patent nicht nutzen. Einmal mit dem Ziel, mit dem Patent Geld zu verdienen, aber auch mit dem Ziel, die Konkurrenz daran zu hindern, mit dem Patent Geld oder mit diesem Verfahren Geld zu verdienen. Und auf diese Weise wird in ziemlichem Tempo innerhalb der Biotechnologie, aber auch außerhalb das Wirtschaftsleben mit Patenten überzogen, deren Erfindungshöhe oft recht zweifelhaft ist. Und bei unserer Ernährung ist das ein besonderes Problem dann. Nach der Anhörung wird das in einen Gesetzentwurf münden oder was ist das Ziel der heutigen Veranstaltung? Das Ziel ist erstmal, den Änderungsbedarf zu eruieren. Ein Unbehagen gibt es, auch beim Landwirtschaftsministerium. Auch Ministerin Aigner hat schon gesagt, dass sie mit dem derzeitigen Verfahren und mit dem derzeitigen Stand Probleme hat. Ob es dann ein Gesetzentwurf wird, das muss man sehen. Patentrecht ist auch sehr stark europäisch geregelt. Es gibt das Europäische Patentamt, was für solche Patente zuständig ist. Es könnte in ein Bestreben münden, Europarecht zu ändern, um solche Patente schwerer zu machen und echte von banalen Patenten zum Beispiel unterscheiden zu können.